Zwei Techniker nehmen auf der Nordseeinsel Borkum ein Überseekabel in Betrieb und eröffnen den direkten Telegrafenverkehr nach New York. 36 Männer gründen in der Gaststätte zum Mariengarten in Leipzig den Deutschen Fußballbund. 47 Millionen Besucher lernen auf der Weltausstellung in Paris den Dieselmotor, den Tonfilm, die Rolltreppe kennen. Wir schreiben das Jahr 1900. Der Bauplatz lag in der Hoppenlaustraße und mit Hilfe einer Hypothek konnte ich das Haus Nummer 11 dieser Straße bauen, das ich in Hau und Backstein mit Trägern und Stockwerksdecken aus Eisenbeton errichtete. Es ist das erste Haus in Württemberg, zumindest aber in Stuttgart. Die Quellen sind nicht ganz eindeutig, das in Eisenbeton ausgeführt wird. Entwickelt hat dieses Baumaterial der Franzose Joseph Monnier, ein Gärtner auf der Suche nach einer Möglichkeit, preiswerte und haltbare Blumentöpfe herzustellen. Nach vielen Versuchen kam er auf die Idee, Zement zu verwenden, der durch eingearbeitete Drahtgeflechte stabilisiert wird. Im neuen Fabrikgebäude in Stuttgart ist nicht nur das Baumaterial fortschrittlich. Viel wichtiger ist dem Bauherrn, die zukünftige Arbeitsstätte seiner Mitarbeiter so zu gestalten, dass sie ihrer Gesundheit nicht schadet. So sorgt er für viel Luft und Licht. In diesen Tagen eine alles andere als selbstverständliche Maßnahme. Wir befinden uns in der Phase der Industrialisierung, die auch als Monopol- oder Finanzkapitalismus bezeichnet wird. An allererster Stelle steht dem Gros der Fabrikanten der Gewinn, nicht der Arbeiter oder seine Gesundheit. Dabei ist es so außerordentlich wichtig, selbst im engsten wirtschaftlichen Sinn. Ob zum Beispiel ein Fabrikarbeiter in einer reinen, staubfreien Luft arbeitet, die weder zu kalt noch zu warm ist. Seine Leistungsfähigkeit hängt mit den Luft- und Lichtverhältnissen aufs Engste zusammen. Die Beliebtheit des Arbeitgebers Bosch und der Erfolg seines Unternehmens geben ihm recht. Das neue Gebäude ist konzipiert für 200 Arbeitsplätze. Beim Einzug zählt die Belegschaft 45 Männer. 3 Jahre später sind die Räumlichkeiten bereits wieder zu klein. Denn jetzt stehen 261 Mitarbeiter an den Werkbänken. Die Zahl der Zündapparate, die vor dem Einzug gefertigt wurden, betrug insgesamt 10.000. 5 Jahre später feiert man die Produktion des 100.000. Bosch-Zünders. Und es ist genau das passiert, was eigentlich vermieden werden sollte, die Spezialisierung. Der Grund liegt in der stetig fortschreitenden Entwicklung des Automobils. Weg vom reinen Luxusspielzeug hin zum immer praxistauglicheren Transportmittel für Menschen und Waren. Autos werden deutlich zahlreicher und neue Hersteller erscheinen auf dem Markt. Presto, Protos, Fiat, Skoda, Opel, Horch. Für alle gilt, die Geschwindigkeit ihrer Automobile ist wesentlich gekoppelt an das reibungslose Funktionieren des Zündfunkens im Explosionsraum der Motoren. »1895, 9 Jahre nach den ersten Probefahrten in Mannheim und Cannstatt, erreichen die schnellsten Wagen gut 24 Kilometer in der Stunde. Aus den frühen Einzylindern werden bald 4 Zylinder. Und auch das muss über die Zündung koordiniert werden. Konsul Jelineks Mercedes-Wagen bringt es 1901 auf erstaunliche 75 Stundenkilometer. 3 Jahre später werden mit einem 8-Zylinder bereits 156 Sachen erreicht. Selbst der Bosch-Niederspannungszündapparat stößt da an seine Grenzen und Robert Bosch beauftragt den technischen Leiter Gottlob Honold mit der Verbesserung. Am liebsten wäre ihm, das Abreißgestänge wäre überflüssig. Es ist wartungsintensiv und reparaturanfällig. Dazu aufwendig in der Herstellung, weil es an jeden Motor einzeln angepasst werden muss. Die Aufgabe besteht darin, eine Lösung zu finden, die bei unbeweglichen Elektroden einen heißen Funken von verhältnismäßig langer Dauer ergibt. Beim bisher so erfolgreich verkauften Apparat entsteht der Zündfunke durch die mechanische Unterbrechung des Stromkreises an zwei beweglichen Kontakten innerhalb des Zylinders. Gottlob Honold erprobt ein neues Verfahren. Hochgespannter Strom, der zwischen zwei Elektroden einen Funken überspringen lässt. Auf der Basis dieses Prinzips entwickelt er den Hochspannungsmagnetzünder und die Zündkerze. Es ist der Durchbruch und Startpunkt für den Aufstieg des Unternehmens in eine neue, nicht vorhergeahnte Dimension. Hat der Verkauf der ersten 100.000 Zündsysteme 20 Jahre in Anspruch genommen, vergehen nur noch weitere 6 Jahre bis zur ersten Million. Diese Menge lässt sich allerdings nicht in Deutschland allein absetzen, auch nicht in Europa. Nach England und Frankreich, die bereits früh in Partnerschaft mit Frederic Simms beliefert werden, verlangen jetzt auch die Autofahrer in Mailand, Stockholm, Brüssel, Bukarest, Moskau, in Johannesburg, Buenos Aires und Melbourne, bald darauf in Shanghai, Yokohama, Athen, Rio, Konstantinopel und Kairo nach Zündkerzen und Zubehör aus dem Hause Bosch. Der Aufbau der Auslandsdependancen erfolgt auf 2 Ebenen. Man vergibt entweder Einfuhr- und Handelslizenzen an Unternehmen vor Ort oder man baut Selbstverkaufshäuser, Niederlassungen und Reparaturwerkstätten auf. Ungetrübt ist die Freude über den enormen Erfolg jedoch nicht. Die Partnerschaft mit Frederic Simms, bereits seit einiger Zeit belastet, entwickelt sich zusehends in eine falsche Richtung. Er suchte nach Mitteln, mit denen er andere zwingen konnte, von ihm zu kaufen, um die Leute auszuplündern. Es konnte unter seiner Leitung, namentlich in England, kein Geschäft großen Stils aufgebaut werden. Die frühen Briefe beginnen mit »Lieber Bob«. Jetzt heißt es »Dear Sir«. Das Unbehagen verstärkt sich, als Robert Bosch erkennt, dass die Verträge, die er mit Simms in frühen Tagen geschlossen hat, als er noch recht unerfahren war, ihn benachteiligen. Ich fühlte mich durch die Tatsache bedrückt, dass Simms jederzeit in der Lage sein sollte, die englischen Patente zu übernehmen und auch mit Hilfe seiner Aktienmehrheit in Frankreich selbst fabrizieren konnte. Erschwerend hinzu kommt, dass Simms diese Rechte auch für Amerika hält, dort aber nicht aktiv wird, obwohl der Markt längst reif wäre. Robert Bosch beschließt, sich von ihm zu trennen. Die Auflösung der Verträge gestaltet sich schwierig. Man ringt um Formulierungen, verliert sich in Details. Dann bietet Simms plötzlich an, alles zu kaufen. 5 Millionen Mark für das gesamte Geschäft. Das Abkommen kam aber nicht zustande, da Simms die 5 Millionen Mark nicht in bar auszahlen wollte, sondern mich als Aktionär weiter behalten wollte. Das wäre allerdings ein schlechtes Geschäft. Das ganze Unternehmen Bosch gegen Aktien von Simms. Er wäre fortan abhängig und in der Hand des Geschäftsmannes, dem er nicht mehr vertraut. Zu Recht, wie sich bald herausstellen soll. Bei einer Bilanzprüfung fällt auf, dass Simms vergessen hat, für die Herstellung von Zündkerzen in England die fälligen Lizenzgebühren zu bezahlen. Und in Frankreich hat er sich bei der Abrechnung des Warenlagers um 100.000 Francs zu seinen Gunsten verrechnet. Das Maß ist voll. Die Geduld überstrapaziert. Man muss sich schleunigst von ihm freimachen. Falls nötig mit harten Bandagen kämpfen und ihm jede Möglichkeit für weitere Tricks und Finden nehmen. Was schließlich gelingt. Nachdem die Trennung vollzogen ist, erfolgt die Abfindung fair. Nachgekartet wird nicht. Robert Bosch ist froh, Simms aus allen Verträgen herausgekauft zu haben und das Auslandsgeschäft endlich so betreiben zu können, wie es seiner Maxime entspricht. Ich habe immer nach dem Grundsatz gehandelt, lieber Geld verlieren als Vertrauen. Die Unantastbarkeit meiner Versprechungen, der Glaube an den Wert meiner Ware und an mein Wort standen mir stets höher als ein vorübergehender Gewinn. Endlich kann man auch beginnen, für den amerikanischen Markt zu planen, wo das Unternehmen Ford in Michigan ein so preiswertes Auto baut, dass es für viele Amerikaner erschwinglich ist. Den Boom, der dadurch ausgelöst wird, nennt Robert Bosch Auto-Wahnsinn und meint das in einem durchaus positiven Sinn. Die erste Geschäftsreise in die USA, unternommen von einem leitenden Direktor und gedacht als Auftakt zur Erschließung der neuen Welt, gerät zum Triumphzug. Innerhalb weniger Wochen sind Bestellungen für mehr als $1 Million beisammen. In New York wird ein Büro der Bosch Magneto Company eröffnet, Ecke 66. Straße und Broadway. Die Geschäfte laufen so glänzend, dass die Auftragslage mit Überstunden allein nicht mehr zu bewältigen ist. Man arbeitet in Stuttgart jetzt in 2 Schichten zu je 8 Stunden. Die Belegschaft zählt, 19 Jahre nach Gründung des Unternehmens, mehr als 500 Mitarbeiter. Gleichzeitig steigt die Anzahl der Autos auf der Welt weiter rasant an. Jedes Auto hat einen Motor. Jeder Motor braucht eine Zündung. Die beste Zündung der Welt baut Bosch. Und doch ist der Gründer beunruhigt. Seit Jahren schon und ganz besonders jetzt, im Zeichen des fast rauschenden Erfolgs, treibt ihn die alte Sorge um. Ich habe eine Eintagsfliege. Eines Tages kommt eine Erfindung, die den Zündapparat überflüssig macht. Und wie beschäftige ich dann meine Leute? Der dichter werdende Verkehr erhöht nicht nur die Mobilität. Er schafft auch zunehmend Sicherheitsprobleme. Und die Behörden erlassen erste Vorschriften. Auf beiden Seiten eines Automobils sind hellbrennende Laternen von weißem Glas anzubringen. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass diese Laternen den Lichtschein derart auf die Straße werfen, sodass diese auf mindestens 20 Meter vor dem Fahrzeug vom Fahrer des Kraftfahrzeuges übersehen werden kann. Verboten ist das Anbringen übermäßig stark wirkender Scheinwerfer. Die Hersteller nehmen das erst einmal nicht wirklich ernst. Ihr Metier sind Chassis, Motor und Karosserie. Kleinkram hingegen nicht. Sie probieren es eher halbherzig mit Kerzen in winddichten Laternen, später mit Petroleumlampen und Acetylengasbrennern. Auf Dauer ist das alles untauglich. Zu schwach das Licht, zu umständlich die Bedienung. Auch erste Versuche mit Glühbirnen scheitern. Zu gering die Haltbarkeit. Robert Bosch und seine Techniker sehen eine lohnende Herausforderung. Und Gottlob Honold, erfolgreicher Entwickler der Hochspannungsmagnetzündung, zieht sich einmal mehr in seine Experimentierwerkstatt zurück. Es sind 2 voneinander getrennte Anforderungen, die auf ihn warten. Die Optik der Lampen und die Stromversorgung. Es stehen an Experimente mit Glühbirnen und Glühfäden, die den erwarteten Belastungen standhalten. Versuche mit Wölbung und Riffelung des Lampenglases, um das Licht auch seitlich auf die Straße werfen zu können. Tests mit Systemen zum einfachen, unkomplizierten Wechsel der Glühbirnen, ohne die Lampen komplett auseinanderschrauben zu müssen. Dazu die große Leistung der Schaffung des parabolischen Metallspiegels, der das Licht fokussiert und seine exakte Ausrichtung ermöglicht. Parallel wird an der Konstruktion einer Vorrichtung gearbeitet, die während der Fahrt Strom erzeugt. Bisher gibt es so etwas nicht. Doch es muss entwickelt werden, denn erst wenn ständig Spannung zur Verfügung steht, kann das Licht ständig leuchten. Am Ende der Arbeiten ist eine Komplettlösung geschaffen. Eine Lichtanlage aus Scheinwerfer, Generator, Reglerschalter und Batterie. Das Bosch-Licht. Einbaufähig in jedes Automobil. Selbstverständlich in gewohnter Bosch-Qualität, haltbarer, zuverlässiger, überzeugender als die Fabrikate der Konkurrenz. Das neue Produkt befreit nicht nur von der großen Sorge der Abhängigkeit von nur einem einzigen Produkt, es zeigt dem Gründer und seinen Technikern auch den Weg in die Zukunft. Am Automobil lässt sich vieles verbessern. Wie wäre es zum Beispiel, wenn der Motor nicht mehr durch manuelles Ankurbeln, sondern mit Hilfe eines elektrischen Anlassers gestartet würde? Die Firma Bosch beginnt, sich zum facettenreichen Zulieferer für die Autoindustrie zu entwickeln. Im Jahre 1913. Robert Bosch ist 52 Jahre alt und die Belegschaft seines Unternehmens zählt 11.000 Mitarbeiter. Zeichnet sich ab, dass die seit Jahren währende Krankheit seines Sohnes, der eines Tages die Geschäfte führen soll, unheilbar ist. Multiple Sklerose. Was, so eine neue große Sorge, passiert mit dem Unternehmen, wenn er selbst krank wird oder stirbt? Mit seinen engsten Führungskräften fasst Robert Bosch die Gründung einer Aktiengesellschaft ins Auge. Sie soll garantieren, dass diejenigen, die das Unternehmen mit aufgebaut haben und sein Vertrauen genießen, das Sagen haben werden, wenn er selbst es nicht mehr kann. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf! Der Plan wird, wie alle anderen Aktivitäten, durch ein weltpolitisches Ereignis grundlegend gestört. Am 1. August 1914 erklärt das Deutsche Reich als Bündnispartner Österreich-Ungarns Russland den Krieg. Robert Bosch ist alles andere als ein Freund dieses Konflikts. Doch er sieht sofort, dass die bevorstehenden Schrecken ein besonderes soziales Engagement erfordern. Ohne zu zögern stellt er ein neu errichtetes, noch nicht bezogenes Fabrikgebäude als Lazarett zur Verfügung. Und seine bereits vor Jahren begonnene private Spendentätigkeit wird im Laufe dieses Krieges auf viele Millionen anwachsen. Das Auslandsgeschäft, es umfasst 88% des gesamten Umsatzes, bricht fast vollständig ein. Die Exportländer sind über Nacht zu Feinden geworden und dürfen nicht mehr beliefert werden. Denn dieser Krieg ist der erste in der Geschichte der Menschheit, in dem die Motorisierung eine kriegsentscheidende Rolle spielt. Auch der Export in neutrale Länder wird verboten, weil die Regierung befürchtet, der Feind werde die nach wie vor begehrten Bosch-Zünder von dort beziehen. Dennoch wachsen Unternehmen und Belegschaft weiter. Staat und Militär stellen Bosch in weiten Teilen auf die Produktion von Rüstungsgütern um und ordern in Massen. Froh machen die daraus resultierenden Erträge den Gründer allerdings nicht. Ich fasste Ende 1916 den Entschluss, meinen Kriegsgewinn zu einer Stiftung für die Erbauung des Neckarkanals zu verwenden. Außerdem noch für den Verein Homöopathisches Krankenhaus und den Verein Förderung der Begabten. Die Kriegsjahre sind für ihn eine sehr bittere Zeit. Immer wieder erhält er Nachricht, dass Mitarbeiter seines Unternehmens als Soldaten an der Front ihr Leben lassen. Gleichzeitig muss er mit ansehen, wie die Krankheit seines Sohnes weiter voranschreitet. Der quälende Kummer nagt an seiner Gesundheit. Erneut wird die Gründung der Aktiengesellschaft besprochen und 1917, er ist 56 Jahre alt, schließlich vollzogen. Er verkauft 49% seiner Anteile an die Direktoren. Ist mit dem Konstrukt allerdings nicht wirklich zufrieden. Doch fürs Erste soll es reichen. Im Herbst 1918 wird zur Gewissheit, was er bereits seit einiger Zeit ahnt. Der Krieg ist verloren. Die siegreichen Feinde, steht zu befürchten, werden kaum Gnade walten lassen. Robert Bosch steht vor den Trümmern seines Lebenswerkes. Das angestammte, seriöse, selbstentwickelte Geschäft der Zünder, Lichtanlagen, Anlasser. Was wird daraus werden? Was ist in den Jahren der Waffengänge aus den Geschäftspartnern, Handelsniederlassungen und Produktionsstätten in der weiten Welt geworden? Und wie steht man da? Als verhasster Feind? Wie wird man empfangen werden? Falls man überhaupt empfangen wird? –